nicht wohin. Vergessen alle Tage, vergessen jede Nacht. Wo bin ich gewesen? Was hab ich gemacht? Wie hat das begonnen? Wann fing das an? Wo bin ich gewesen? Was hab ich getan? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich lauf alleine immer weiter, weiter. Und wenn es regnet, regnet es auf mich. Und die Wolken ziehen immer weiter, weiter. Am Ende nass bin immer ich. Ich weiß nicht, welche Stunde. Ich weiß nicht, welcher Tag. Weiß nicht, was ich gesprochen und nicht, was ich gesagt. Und so lauf ich weiter, weiter ohne Unterlass. Ich suche etwas, doch ich weiß nicht, was. Fleißig nur.